Band 2, Kapitel 22 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 22. Nun war das Verderben dem jungen Cäsar sehr, sehr nahe gerückt. Zwar noch ziemlich leidlicher Ordnung, aber doch ohne Möglichkeit, wieder festen Fuß zu fassen, wichen rascher die Bracati, langsamer auch die Cornuti die Römerstraße zurück, hart gedrängt von den Germanen, die nach so furchtbarem Ring nun sich der Rache an den Weichenden ersättigen wollten. »Rette dich, Julian!« rief Jovian dem Freunde zu. »Ich halte die Verfolger auf. Der Cäsar darf nicht fallen in Barbarenhand.« »Das wird er nicht«, erwiderte ruhig Julian, das Schwert ziehend. »Aber noch leb ich, noch hoffe ich auf den unbesiegten Sonnengott. Jetzt«, er wandte die Augen auf die Sonne, die sich gemach zu Golde neigte, »jetzt zeige, dass du, der einzig wahre Gott, lebst und siegst. Schicke, schicke du, o Helios, es ist zu spät, sie zu rufen. Schicke mir die Bataver.« Kaum hatte er das Wort gehaucht, da erdröhnte weithin das Gefild von dem Jauchzen der hart bedrängten Römer. »Die Bataver, die Bataver, mit ihren Königen, wir sind gerettet! Dank Christus, dank den Göttern, die Bataver, die Bataver!« Und so war es. In dröhnendem Sturmschritt, mit dem lauten germanischen Kampfruf, dem eigenen Namen »Bataver, Bataver«, mit fliegenden Fahnen kamen diese über 4000 Mann frischer Truppen, erlesene Kernscharen, wie eine Sturmflut von Erz die Legionenstraße herab. Das weichende, halb aufgelöste zweite Treffen der Römer fand hinter ihnen Aufnahme, Sammlung, Rettung. Klirrend, die ehernen Schilde dicht aneinander gedrängt, mit weit vorgehaltenen Speeren, stießen die Bataver auf die nachsetzenden Alamannen. Diese, die gewaltigen Leiber von dem stundenlangen Kämpfen in der glühenden Augustsonne erschöpft, vom hoch aufwirbelnden Staub erstickt, vom brennenden Durste gepeinigt, die meisten bereits verwundet, stockten und stutzten, als sie die unverbrauchte Kraft der germanischen Vettern traf. Einen Augenblick hielten sie noch. Dann, im Gefühl der Ohnmacht, nach solchen Anstrengungen, gegenüber diesen neuen Angreifern brachen sie in ein wildes, dumpfes Geschrei der Verzweiflung aus, wandten sich und flohen. Das Fußvolk auf der von alamannischen Leichen besäten Straße, die Reiter über die Getreide- und Stoppelfelder westlich der Straße. Merowech, mit fortgerissen, suchte, etwas weiter im Rücken wieder auf die Straße reitend, den Herzog. Er fand ihn und mehrere der Könige, wie sie, immer noch zu Fuß, sich vergeblich dem Schwall der Zurückflutenden entgegenwarfen. »Es ist nicht möglich«, rief der Herzog zu Merowech hinauf, »dass es so zu Ende geht. Mein Traum, er muss sich erfüllen. Es kann nicht alles verloren sein.« »Ist's auch nicht«, entgegnete der. »Komm, noch einen Angriff, den letzten freilich. Weiche noch etwas weiter zurück, wo eure Pferde stehen und die Hälfte eurer Gefolgschaften, und noch ein paar hundert Mann Fußvolk von mir. Ich hab sie heimlich aufgespart für das allerletzte. Darum hielt ich auch eure halben Gefolgschaften zurück. Aber nun aufs Pferd, jetzt werden die gestrengen Gemeinfreien euch wohl verstatten, ihnen voranzureiten in den Tod.« »Das danke dir, Wodan, du Prachtbub«, rief der Riese, der nun erst alles begriff. Willig folgte er und eiligte dem Jüngling nach rückwärts. Inzwischen waren die Reiter der Bataver bei Julian und Jovian eingetroffen, allen vorauf die vier Könige mit ihren Gefolgschaften. Dröhnenden Sturmschritts folgte ihr Fußvolk. »Das war Hilfe im rechten Augenblick«, rief Julian dem nächsten König die mächtige Faust schüttelnd. »Gerade noch recht hat euch ein Gott herbeigeführt, der stärkste Gott.« »Jawohl, Loge, der Gott des Hasses«, erwiderte Kramm, grimmig den Graubart streichend. »Wo steckt er denn, der schöne Paltar, der junge Held, dessen Klugheit und Tapferkeit die erprobter Könige verdunkeln will? Hei, wir sahen wohl von da oben, dass ihr hart zu ringen hattet in der Stirnseite gegen die Alamannen, aber ich hätte doch nicht gewagt, gegen deine strengen Befehle unsere Stellung zu verlassen. Daher sah ich deutlich, der Hass hat helle Augen, unter den Reitern, die immer wieder eure Flanke anfielen, das verhasste Feldzeichen der Merowingen, den Meerdrachen. Und ja, ich glaubte in dem Führer auf dem Schwarzross die hoch aufgeschossene Gestalt dieses hoffärtigen Klüglings zu erkennen. Ich sagte es den Freunden, die stimmten bei. »Er ist's«, schrien wir plötzlich alle vier, und ohne dass ein Befehl dazu gegeben war, stürmten alle, wir Könige voraus und die unseren hinter uns, die Straße herab, den Verhassten zu treffen. »Wo ist er nun? Entflohen, der Feigling?« Er hielt die Hand vor die Augen und spähte weithin vor sich. In diesem Augenblick erteilte Julian leise dem neben ihm haltenden Jovian einen Befehl. Sofort jagte der mit nur zwei Reitern der Leibwache südwestlich von der Straße ab und auf den Flügel des Severus zu. »Beim Speere Wodans«, rief der Kramm und ließ die Hand von den Augen gleiten. »Da kommt er nochmal angeritten, der Meroving!« »Nun, ihr Eidverbundenen, alle auf ihn!« schrie Guntram. »Er soll nicht lebend vom Fleck«, drohte Truchtbrecht. »Er, der besser sein will als seinesgleichen«, schloss Grimbrand. Und jetzt kam er. Der letzte, der furchtbarste Stoß, die äußerste Anstrengung der Germanen. Es war fast 7 Uhr, die Sonne sank, 5 Stunden hindurch hatten sie in unablässigem Angriff ihr Bestes versucht. Nun führten Knodomar, Merowech und die noch unverwundet übrigen von den 7 Königen jene von dem Bataver künstlich aufgesparte frische Schar und dahinter so viele von den erschöpften, fieberheißen, wunden Flüchtlingen, als sie wieder hatten zum Stehen bringen können, zum letzten Sturm auf die Römer heran. Vorauf die Führer zu Pferd, dicht hinter ihnen ihr berittenes Gefolge und die Reiter, die wenigen, die noch übrig waren nach jenen unaufhörlichen Angriffen, hinter den Reitern dicht geschlossen die Keilhaufen des Fußvolks, die frischen Mannschaften vorn, die ermüdeten am Schluss jeder Keil mit 2 Mann beginnt, dann 3, 4, 5 Mann, zuletzt 12 oder so viel die Breite der Straße irgend verstattete, in einer Reihe dahinter ein neuer Keilhaufe in gleichem Anschwellen nach rückwärts. Unwiderstehlich, so schien es, brausten die Reiter heran. Aber die Massen des Fußvolks hatten einen allzu langen Weg, einen allzu beschwerlichen zurückzulegen. Die Leichenhügel sperrten ihre Schritte. Langsam nur, obwohl sie liefen, kamen sie vorwärts. Erst lange nach den Reitern erreichten sie den Feind. Merowech und Knodomar sprengten nebeneinander allen voran. Sobald jenen die Könige der Bataver erblickten, jagten sie alle 4 auf ihn los. »Nieder der Meroving«, riefen sie. 2 ihrer Wurfspeere flogen, den einen fing Merowech mit dem Schild, den zweiten schlug er mit einem neuen Speere zur Seite, den er gleich darauf dem nächsten Feind zu Rechten in die Brust rannte. Es war Kramm. Der schrie vor Wut und taumelte vom Gaul. Allein schon schwang auf des Jünglings Schildseite über seiner Sturmhaube Guntram das kurze Beil. Scharf ersaß Friedibert, der hart hinter dem Herrn hielt. Er gab seinem Hengst die Sporen, dass er fast senkrecht stieg und warf das Tier so wuchtig auf den Feind, dass Reiter und Ross zusammenbrachen und sich überschlagend die Böschung der Straße hinabrollten. »Dank, Friedibert«, rief der Königssohn. Nun waren Truchtbrecht und Grimbrand heran. Merowech warf dem ersten den Speer gerade in die Stirn, dass er rücklings aus dem Sattel flog. Aber der 4. Gegner schlug ihm einen sausenden Schwerthieb durch die zerklirrende Sturmhaube tief in den Schädel. Zugleich traf ein Wurfspeer sein Pferd in den Hals. Hoch sprang das Tier. Noch einmal war des Jünglings hohe, schlanke Gestalt weithin sichtbar Feind und Freund. Im Abendgolde glänzten nochmal die flatternden goldenen Haare. Dann verschwand er spurlos im blutigen Staube. Und über ihn ging der Reiterkampf dahin. »Herr, lieber Herr«, rief Friedibert, sprang vom Sattel und wollte dem Gefolgsherrn aufhelfen. Aber ein römischer Fußkämpfer schritt gerade auf ihn zu, weit ausholend mit dem Wurfspeer. Sofort zielte und warf auf Friedibert. Keiner der beiden dachte an Deckung. »Christus siegt«, rief der dunkeläugige Römer. »Froh befreundet mich«, rief der Germane. Beide trafen, lautlos stürzten beide den Speer des Gegners in der Brust. Mit einem Schrei des Grimms hatte Knodomar den Freund fallen sehen. Rasch warf er sich auf den letzten der 4 Bataverkönige. Ein zorniger Schwerthieb und Helm und Haupt waren ihm gespalten. »Hei, sie schneidet noch, die gute Klinge Donas«, jubelte der Herzog. »Wo ist Julian? Wo steckt der Cäsarknabe?« Und mit ungeheuren Hieben, alles vor sich niederstreckend, Reiter wie Fußkämpfer, brach er sich Bahn. Der Zauber Donas schien sich zu erwahren. Auf jeden Streich des Schwertes fiel ein Feind. Niemand mochte ihm standhalten. So brach er, von Festtreib, Suoma und Hotari gefolgt, durch die erste, zweite, dritte Reihe der batavischen Söldner. Hinter der dritten hielt Julian in der Mitte seiner berittenen Leibwächter. Er hob sich hoch in den Bügeln und spähte angestrengt nach links aus, wohin er Jovian entsandt hatte. So merkte er nicht, wie der furchtbare König auf seinem mächtigen Kampfhengst ihm näher und näher drang, bis plötzlich ganz nah an sein Ohr schlug, auf Lateinisch die grimmige Frage: »Wo ist der Knabe Julian?« Der treue Behrung hielt den Schild über seinen Herrn, aber ein Wurfspeer brachte sein Pferd zu Fall. Gleichzeitig flogen von Knodoma durch Spalten der erste und der zweite von Julians Leibwächtern vom Ross, die ihn von dem Rasenden noch trennten. Der Riese erkannte nun den Cäsar an dem prachtvollen Helm, dessen roter Busch mit Goldfäden durchflochten im Abendlichte leuchtete. »Donner schlägt dich!« schrie Knodoma und schmetterte einen furchtbaren Hieb auf Julian, den dieser, rasch sich wendend, gerade noch mit dem Schild auffing. Da sprang das Schwert Knodomas klirrend entzwei. Er hielt den Griff mit einer Handbreit von Klinge in der Faust. Unbeschreiblich war das Gefühl, war die Bestürzung, die Betäubung des armen Getäuschten. Er wollte es nicht glauben. Er starrte auf das zerbrochene Schwert, er hielt sich's dicht vor die Augen. »Ah, es ist unmöglich«, stöhnte er. Im selben Augenblick traf ihn, aus weiter Ferne, eine römische Wurflanze gerade vor die Stirn. Die Spitze zwar bog sich krumm an der ehernen Sturmhaube, die er unter der Mähnenschuhe des Auerstieres trug, aber der Stoß auf das Gehirn war so mächtig, dass er den Zügel fallen ließ, nicht aber den nutzlosen Schwertstumpf, und rückwärts taumelte. Da fassten König Festtreib von rechts, König Suoma von links seine Zügel, rissen den Hengst herum und flüchteten den Wankenden aus dem Getümmel. Dieser Anblick entschied vollends das Geschick des letzten Reiterangriffs und des jetzt erst eintreffenden Fußvolks der Alamannen. Ende von Band 2, Kapitel 22.